Something for your mind, your body, and your soul. Oh. Wieder Sonntagabend, 18 Uhr, ihr hört sanonerf.com mit der wunderschönen Sendung Sunday Eve Experiment. Heute als Gast DJ Split, Urgesteiner Dresdner DJ-Szene, der momentan in München lebt und zu Besuch ist. Haben wir ihn gleich eingeladen und schauen mal, was er präsentiert. Hallo Martin. Ja, grüezi. Schön, dass du da bist. Was hast du uns heute mitgebracht? Ja, Musik aus Übersee, Detroit Stuff. Ja, sehr schön. Alte Scheiben. Wie lange bist du eigentlich schon aktiv? Beziehungsweise wann hast du das erste Mal angefangen, Platten zu sammeln oder Platten zu kaufen? Beziehungsweise standest du zum ersten Mal an zwei Turntables und einem Mischpult? Das war 1995. Ja, kurze Antworten, knapp, und wir haben ja keine Zeit. Musik ist wichtiger, gell? Genau. Ich hab's auch fast. Und wie ist denn das Leben so in München? Entspannt, auf jeden Fall. Ist viel los, große Stadt. Halt was anderes als Dresden. Wie sind denn die Bierpreise, ja, in den Clubs, die du vielleicht schon besucht hast? Teuer ist es auf jeden Fall. Ganz klar, das merkt jeder, der schon mal da war. Wohnung teuer, Leben teuer, alles teuer, aber es ist trotzdem schön. Frauen auch teuer? Keine Ahnung. Ah, schwul? Keine Ahnung. Warst du, beziehungsweise hast du in München dich schon mal ins Nachtleben gestürzt und mal ausgetestet, wie jetzt so die Partys sind? Nee, in letzter Zeit jetzt überhaupt nicht. Das war eher alles sehr entspannt, weil viele private Sachen da mit reinspielen. Alles klar, wollen wir nicht näher beleuchten. Lass mal dich mal ran an die Turntables und schauen, was so von Übersee heute hier in unserer Sendung gespielt wird. Euch da draußen viel Spaß und bis in 2 Stunden.

Thank you. But it is not possible. But it is not possible. We'll be right back. We'll be right back. S-W-E-S. S-W-E-S. Bye.

S-E-X. S-E-X. S-E-X. So, und die 2 Stunden sind nun um. Ich melde mich an dieser Stelle auch mal heute zum Abschluss. Wir danken natürlich den DJ Split from Munich. An dieser Stelle möchte ich natürlich auch wieder grüßen den Andreas von bang.de. Dann grüße ich den Martin. Dann natürlich auch wieder den Alex, den Kechiko und ja, was liegt mir besonders am Herzen? Ich weiß gerade nicht. Dresden liegt mir besonders am Herzen. Ich grüße an der Stelle auch den DJ Rock, der uns als einziger gepostet hat in unser Forum. Danke nochmal, wir kommen auf deine Info zurück. Ja, René Retzke als DJ Rock. Danke für das Posting, ich hoffe mehr. Und Playlist bald in den Top 10. Und versprochen, wir hören auch mal in deine Sendung. Sunday Eve Experience.